Erster Abia wurde König von Juda. Das war im Jahr 18 von König Jerobeam. Zweiter, er war 3 Jahre lang König in Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha. Dritter Abia tat böse Dinge wie sein Vater. Er liebte Gott nicht von ganzem Herzen. Vierter, aber Gott half ihm wegen David. Jerusalem blieb sicher und stark. Fünfter, David tat immer, was Gott wollte. Nur bei Uria machte er einen Fehler. Sechster, es gab immer Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam. Siebtes, mehr über Abia steht in einem Buch. Abia und Jerobeam hatten Krieg. Achter, Abia starb. Man begrub ihn in der Stadt Davids. Sein Sohn Esa wurde König. Neunter, im Jahr 20 von Jerobeam wurde Esa König von Juda. Zehnter, er war 41 Jahre lang König in Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha. Elfter, Esa tat gute Dinge. Er machte es wie David. Zwölfter, er schickte schlechte Leute weg. Er nahm die falschen Götter weg. Dreizehnter, er nahm seiner Mutter die Macht weg. Sie baute eine böse Figur. Er verbrannte sie. Vierzehnter, er ließ einige alte Altäre stehen. Aber er liebte Gott sein ganzes Leben. Fünfzehnter, er brachte Silber und Gold in das Haus Gottes. Sechzehnter, es gab immer Krieg zwischen Esa und Baesa. Siebzehnter, Baesa baute eine Mauer in Rama. Niemand konnte zu Esa gehen. Achtzehnter, Esa nahm Silber und Gold aus dem Tempel. Er schickte es zu König Ben-Hadad. Neunzehnter, Esa wollte Hilfe von Ben-Hadad. Ben-Hadad sollte den Vertrag mit Baesa brechen. Zwanzigster, Ben-Hadad hörte auf Esa. Er griff viele Städte in Israel an. 21. Baesa hörte das. Er hörte auf zu bauen. Er ging nach Tirza. 22. König Esa rief alle Männer von Juda. Sie holten die Steine aus Rama weg. 23. Mehr über Esa steht in einem Buch. Er hatte im Alter kranke Füße. 24. Esa starb. Man begrub ihn bei seinen Vätern. Sein Sohn Josaphat wurde König. 25. Nadab wurde König von Israel. Er regierte 2 Jahre lang. 26. Nadab tat böse Dinge vor Gott. Er war wie sein Vater Jerobeam. 27. Baesa machte einen Plan gegen Nadab. Er tötete Nadab in Gibbeton. 28. Baesa tötete ihn im 3. Jahr von Esa. Baesa wurde dann König. 29. Baesa wurde König. Er tötete alle aus der Familie von Jerobeam. 30. Jerobeam hatte viele Sünden gemacht. Gott war sehr böse darüber. 31. Mehr über Nadab steht in einem Buch. 32. Es gab immer Krieg zwischen Esa und Baesa. 33. Baesa wurde König von ganz Israel. Er regierte 24 Jahre lang. 34. Baesa tat böse Dinge. Er war wie Jerobeam.